Im Fußballstadion So seinen Pyongyang fand vor kurzem ein FIFA-Schiedsrichterkurs in Theorie und Praxis eingeteilt statt, an dem die internationalen und nationalen Schiedsrichter der DFB teilnahmen. Die Lektorin der FIFA Mohammad Rojali Yakov und Mohammad Khalid Soupian führten den Kurs durch. Die Fußballregeln und die Kenntnis von der körperlichen Messung für die Schiedsrichter, die neulich verändert wurden, und weitere wurden im Kurs behandelt.